Ey, Wie mit Rap-Tracks das Volk misshandelt. Ist schon hart an der Grenze, wie unsere Schwänze beim Sex mit ner Zollbeamtin. Zeig mir deine Mami, smack diese Vollblutschlampe. Und in Zukunft nimmt sie statt der Treppe die Rollstuhlrampe. Okay, du willst Beef, ich löse die Dobermann-Leine. Und du Penner gibst auf, wie deine Mama morgen eine Todesanzeige. Wir bringen dein Herz zum Versagen, scheiß auf Bewährungsauflagen. Ey Bitch, wenn wir kommen, dann boxen wir Deutschrap in die Erdumlaufbahn. Und sie, mein Herz ist aus Stahl und du bist mit dir selbst unzufrieden. Denn für dich sind Schicks nicht mal mit einem riesigen Haufen Geld rumzukriegen. Wir ficken alles weg und Rapper leben wieder in Furcht. Ich nicht, es ist wie ein Cockring, Bitch, ich zieh mein Ding durch. Hater haten, doch das juckt mich nicht, weil sehen die Pussys mich live, setzt bei ihnen schnell der Fluchtinstinkt ein. Bei YouTube haten, doch im Real Life staunen sie und von Pics. Das Internet ist wie Pakistan, da trauen sich die Kids. Wir machen Rapper kaputt, man, töten ihre Schwestern im Club ab. Die Boys sind Pusher, wir sind kriminell und breit gebaut. Wir machen Schwarzgeld bei Mitternacht, deine Marti tanzt Splitterrad für die Banger. Wir sind kriminell und breit gebaut. Wir machen Rapper kaputt, man, töten ihre Schwestern im Club ab. Die Boys sind Pusher, wir sind kriminell und breit gebaut. Wir machen Schwarzgeld bei Mitternacht, deine Marti tanzt Splitterrad für die Banger. Wir sind kriminell und breit gebaut. Ey, yo, diese Tracks gegen dich ist wie wenn man eine Leiche fickt. Dein Konzert, erste Reihe, weil es keine zweite gibt. Trage den tiefen Schnitt des Blasenslams, du wirst von Noten abgezogen. Wie warm am Wachs, ich mach den Tag zur Nacht, schreibe ein Buch drüber. Fantasy, Star Wars, Avatar, Blutsbrüders. Hey, ich reiß in die Vergangenheit, nimm die Desert Eagle mit und schieß auf Kennedy, nachdem er sagt, dass er ist. Masimoto, er kriegt meinen Ochsenpimmel ab. Mann, wieso denn jetzt ich? Weil du eine Fotzenstimme hast. Kannst du noch was anderes außer dissen? Naja, weniger. Scheiß auf Masimoto, ich ficke Materia. Du gehst Big Macs und Chips essen. Ich Gewicht stemmen wie der Form Music Aufzug bei Miss Platinum. Ich stiele mit dem weißen Staub. JBG2, kriminell und breit gebaut. Bang! Wir machen Rapper kaputt, man, töten ihre Schwestern im Club ab. Die Boys sind Pusher, wir sind kriminell und breit gebaut. Wir machen Schwarzgeld bei Mitternacht, deine Marti tanzt Splitterrad für die Banger. Wir sind kriminell und breit gebaut. Wir machen Rapper kaputt, man, töten ihre Schwestern im Club ab. Die Boys sind Pusher, wir sind kriminell und breit gebaut. Wir machen Schwarzgeld bei Mitternacht, deine Marti tanzt Splitterrad für die Banger. Wir sind kriminell und breit gebaut.